Der demografische Trend in Deutschland. In Deutschland zeigt die Kurve der Geburtenrate, also der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau, einen recht steilen Abfall von über 5 Kindern pro Frau um das Jahr 1890 auf 2,1 Kinder pro Frau Mitte der 1920er Jahre. Die Wirtschaftskrise und die Folgen des Zweiten Weltkriegs bis Anfang der 50er Jahre führten zu einem weiteren Rückgang auf 1,9 Kinder pro Frau. Das Wirtschaftswunder und der den Aufschwung begleitende Babyboom bewirkten dann aber bis Mitte der 60er Jahre einen erneuten Anstieg auf 2,2 Kinder. Seitdem gab es zunächst einen steilen, dann verlangsamten, aber kontinuierlichen Rückgang auf zuletzt 1,31 Kinder pro Frau. Diese Rate entspricht der aktuellen Nettoreproduktionsrate, Töchter pro Frau, von 0,64. Der Beitritt der neuen Bundesländer änderte an dieser Entwicklung grundsätzlich nichts. Die familienpolitisch bedingt etwas höheren Geburtenzahlen in der DDR sackten infolge des ökonomischen Schocks der Einheit zunächst stark ab, stiegen dann aber wieder leicht an. Sie liegen jetzt auf dem Niveau der alten Bundesländer. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich in allen Industriestaaten, doch ein lang anhaltender Absturz bis unter das Bestanderhaltungsniveau, wie Deutschland ihn zu verzeichnen hat, ist unter den Industrieländern einmalig. Seine Auswirkungen waren so erheblich, dass sie auch durch die in den 60er Jahren einsetzende Einwanderungswelle nicht kompensiert werden konnten. Seit Anfang der 60er Jahre ist die Geburtenzahl in Deutschland um rund 50% zurückgegangen. Mittlerweile haben 40% der in Deutschland geborenen Kinder einen Migrationshintergrund. Die Zahl der Geburten der autochthonen Bevölkerung beträgt jährlich noch rund 400.000. Sie hat sich also in 45 Jahren in nur anderthalb Generationen um rund 70% verringert. Rein physisch gesehen ist die Bevölkerung, die Anfang der 60er Jahre in Deutschland lebte, am Aussterben. Sie hat den Weg zu ihrem Ende, gemessen an den Geburtenzahlen, bereits zu zwei Dritteln zurückgelegt. Das ist keine Klage, sondern an dieser Stelle eine wertfreie und sachlich ganz unbestreitbare Feststellung. Die Prognosevarianten des Statistischen Bundesamtes liegen auf einer Linie mit den Prognoseergebnissen der UNO, wenn man vergleichbare Annahmen zum Wanderungssaldo und zur Geburtenhäufigkeit trifft. Das mittlere Alter steigt in jedem Fall auf deutlich über 50 Jahre, der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, liegt deutlich über 30%, teilweise bei 35% und mehr. Das Statistische Bundesamt hat auch Varianten mit einer höheren Zuwanderung von jährlich 200.000 Menschen berechnet. Die sind hier nicht mit aufgeführt, weil noch mehr Zuwanderung als die unterstellten 100.000 ganz sicher nicht zuträglich wäre. Daneben hat das Statistische Bundesamt auch Modellrechnungen für eine Zuwanderung von 0 und einen Wiederanstieg der Geburtenhäufigkeit auf 2,1 Kinder je Frau durchgeführt. Tabelle 8.6. Diesen Modellrechnungen wurde nicht das Prädikat Prognose verliehen, weil sie wohl zu unrealistisch schienen. Sie liefern allerdings interessante Erkenntnisse, wie der Vergleich ihrer Eckwerte mit der Basisprognose zeigt. Die Verschlechterung der Bevölkerungsstruktur und die wachsende Sozialbelastung kommen am besten im Anstieg des alten Quotienten, Menschen über 65 Jahre im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, zum Ausdruck. Dieser verdoppelt sich von bereits jetzt sehr hohen 33,7 auf 67,4%, während die Entlastung beim Jugendquotienten durch den Geburtenrückgang bereits konsumiert ist. Siehe Schaubild 8.1. Interessant ist, dass sich an diesen Relationen wenig ändert, wenn man den Wanderungssaldo auf Null setzt. Zwar leben dann 2060 noch einmal 6,5 Millionen Menschen weniger in Deutschland, aber die Belastungskoeffizienten ändern sich kaum. Gegenüber der Variante mit Einwanderung fällt der Jugendquotient leicht von 30,9 auf 30,6%. Aber der Altenquotient erhöht sich eben auch nur von 67,4 auf 72,9%. Man könnte sagen, Darauf kommt es im Jahr 2060 auch schon nicht mehr an. Migration verbessert die künftige Bevölkerungsstruktur also nicht wesentlich, beziehungsweise kann die durch den Geburtenrückgang verursachten und auf Deutschland unweigerlich zukommenden gewaltigen Strukturverschlechterungen nicht auffangen. Das zeigt die Modellrechnung ganz deutlich. Aber die kulturellen, finanziellen und moralischen Belastungen einer weiteren Migration aus Afrika, Nah- und Mittelost, Inder und Chinesen werden nicht kommen, fallen umso mehr ins Gewicht.